Oma ist jetzt verwascht bei allen Bedankern. Ein paar haben wir noch vergessen. Das Publikum zum Beispiel. Schön, dass da waren. Schön, dass da zu diesem schönen, gemütlichen Hinterwaldfest beigetragen haben. Und schön, dass da Müller Franz allgegenwärtig war. Bis zum nächsten Jahr um Hinterwald. Ich hoffe, dass wir nochmal kommen. Auf den Müller Franz. Thank you. Generation der Männer. Ja. Vielen Dank den Lesbezirksverführern hier. Lesbezirksverführer. Es gibt nicht nur Kennerbacher, es gibt auch Fittlinger. Ja, ganz herzlich begrüße ich hier die Dekor-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Püttlingen. Es gibt auch Ritterhäber und Herrhäber. Also ja, ja. Wir sind die Beste. Püttlingen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Wir haben die Püttlinger auf diesem Rasen.